1. In Bethanien war ein Mann namens Lazarus krank, der aus dem Dorf von Maria und ihrer Schwester Martha stammte. 2. Dies Maria war Jean, die den Herrn mit Salbe gesalbt und sein Fass mit ihren Herren getrocknet hat, Bruder Lazarus war nun erkrankt. 3. Die Schwestern sandten Jesus ein Nachricht und ließen ihm mitteilen, Herr, der Genige, den du liebst, ist krank. 4. Als Jesus dies hort, erklärte, dies Krankheit word nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes der Durch geht word. 5. Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. 6. Obwohl er von Lazarus Krankheit erfahren hat, blieb Jesus zunächst noch zwei Tage in dem Ort, wo sich aufhielt. 7. Danach sagte zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Juda gehen. 8. Die Jünger entgegneten ihm, Rabbi, erst kürzlich versuchten die Juden, dich zu steinigen, und du mochtest schon wieder dorthin zurückkehren. 9. Jesus antwortet, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wer am Tag geht, stolpert nicht, weil das Licht dieser Welt sieht. 10. Wer jedoch bei Nacht geht, stolpert, da kein Licht vorhanden ist. 11. Nachdem dies gesagt hat, fügte er hinzu, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, ich gehör jedoch, in aufzuwecken. 12. Daraufhin sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn eingeschlafen ist, wird Jensen. 13. Jesus hat jedoch von Lazarus Tod gesprochen, waren die Jünger dachten, mein den gewöhnlichen Schlaf. 14. Daraufhin erklärt Jesus ihnen unmissverständlich, Lazarus ist gestorben. 15. Ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, damit glauben konnt, lasst uns nun zu ihm gehen. 16. Thomas, auch Didymus genannt, sagt zu den anderen Jüngern, lasst uns ebenfalls gehen, damit wir mit ihm sterben. 17. Als Jesus schließlich ankam, stellte fest, dass Lazarus bereit sieht via Tagen im Grab lag. 18. Bethanien lag nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien entfernt. 19. Zahlreich Juden waren zu Martha und Maria ins Haus gekommen, sie wegen des Verlusts ihres Bruders zu trösten. 20. Als Martha hort, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen, warend Maria zu Hause blieb. 21. Martha sagt zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen warst, wär mein Bruder nicht gestorben. 22. Doch selbst jetzt weiß ich, dass Gott dir als gewahren word, warum du in bitterest. 23. Jesus erwidert dein Bruder word auferstehen. 24. Martha antwortet ihm, ich weiß, dass bei der Auferstehung am letzten Tag auferstehen word. 25. Jesus erklärt ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, word Leben, selbst wenn stirbt. 26. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, word niemals in ewigkeit sterben. Glaubst du das? 27. Sie antwortet ihm, J, Herr, ich glaub, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 28. Nachdem sie dies gesagt hat, ging sie weg, rief ihre Schwester Maria und flüstert zu, der Meister ist hier und ruft dich. 29. Als Maria dies hort, stand sie eilig auf und ging zu ihm. 30. Jesus war noch nicht in das Dorf gelangt, sondern befand sich immer noch in dem Ort, wo Martha im begegnet war. 31. Die Juden, die bei im Haus waren und sie trosteten, folgten als sie sahen, wie schnell Maria aufstand und wegging, da sie ernahmen, sie gehör zum Grab dort zu weinen. 32. Als Maria zu Jesus kam und in blickt, fiel sie in zu fassen und sagt, Herr, wenn du hier gewesen warst, wär mein Bruder nicht gestorben. 33. Als Jesus sie und die mit gekommen in Juden weinen sah, word im Geist tief bewegt und innerlich erschüttert. 34. Fragte, wo hat ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sei selbst. 35. Jesus weinte. 36. Daraufhin sagten die Juden, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. 37. Einige von ihnen bemerkten jedoch, konnte dieser Mann, der dem Blinden die Augen aufnäht, nicht auch verhindern, das diese Haie starb, 38. Ernüt tief. Erregt, begab sich Jesus am Grab. Es war ein Hol, deren Eingang mit einem Stein verschlossen war. 39. Jesus befahl, nehmt den Stein weg, Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnet, Herr, riek bereits, denn es sind schon via Tage vergangen, 40. Jesus erwidert habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gott sehen wirst, wenn du glaubst, 41. Sie entfernten daraufhin den Stein. Jesus erhob sein Augen zum Himmel und sprach, Vater, ich dank dir, dass du mich erhortest, 42. Ich wust zwar, dass du mich stets erhorst, doch sage ich dies wegen der Amst die Händen Mensch, damit sie glauben, dass du mich gesandtest, 43. Nachdem dies gesagt hat, rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, 44. Der Verstorbene kam heraus, sein Fass und Hand waren mit Leinenbinden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Touch verhüllt. Jesus wise seien, losten und lasten gehen, 45. Viel der Juden, die zu Maria gekommen waren und zugen dieses Geschehens worden, glaubten daraufhin in Jesus. 46. Einige von ihnen jedoch gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hat. 47. Daraufhin beriefen die Hohenpriester und Pharisäer den Hohen Rat ein und fragten, was sollen wir tun, da dieser Mann so viel Wunder vollbringt, 48. Wenn wir ihn weiterhin gewahren lassen, werden allen in Globen und die Roma werden kommen und an so will unser Land als auch unser Volk nehmen, 49. Einer von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagt zu ihnen, wirst et nichts, 50. Erkennt auch nicht, dass es für euch vorteilhafter ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, anstatt dass die gesamte Nation zugrund geht, 51. Die sagt auch jedoch nicht aus eigener Einsicht, sondern als Hohepriester Jens Jaris Weisagtero, dass Jesus für das Volk sterben wird. 52. Und nicht nur für das Volk, sondern auch, dies Strutenkinder Gott zur Einheit zu versammeln, 53. Von diesem Tagen fassen sie den Entschluss, Jesus zu töten. 54. Jesus bewegt sich danach nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in ein Wastenahe gegen Zürich, in ein Stadt namens Ephraim, wo sich mit seinen Jüngern aufhielt. 55. Da das Passafest der Juden nahe war, zogen viel Menschen aus der Umgebung vor dem Fest nach Jerusalem hinauf, sich rituell zu reinigen. 56. Sie suchten Jesus und fragten einander im Tempel, was meint Werde wohl nicht zum Fest kommen, 57. Die Hohenpriester und Pharisäer hatten jedoch angeordnet, dass jeder, der seinen Aufenthaltsort kannte, dies melden sollte, damit sie in Festnehmen konnten.